Transparenz für die Ohren. Stille ruht der See. Also, ich könnte ja moderieren, ich habe nicht so einen richtigen Auftrag, aber ich hatte das ja eigentlich auch angeboten, mit Astrid zusammen zu machen, aber das klappt wohl aus Zeitgründen nicht. Aber wenn es gewollt ist, versuche ich das gerne. Aber ich würde da mal kurz am Sinn und Zweck dieser schönen Bufo-Sprechstunde arbeiten. Ja, es war ja gedacht, das Ganze dann thematisch zweiwöchentlich abzuhalten. Hat sich jetzt leider für diesen Tag kein Thema gefunden, soweit ich gesehen habe. Es muss ja entsprechend vorbereitet werden. Man muss ein, zwei Referenten dabei haben, um zu diskutieren. Das hat leider diese Woche nicht geklappt. Müssen wir dran arbeiten. Ja. Gut, dann probiere ich das mal. Also zunächst erstmal finde ich ja, so eine Bufo-Sprechstunde ist ja so eine Art Audienz. Und wir kommen zu einer Audienz, Leute, die was wissen wollen und sich einen Ratschlag holen wollen vielleicht. Ich glaube, das ist so eine Sprechstunde, wie in dem Zweck dient, einen Tätigkeitsbericht abzuliefern, sondern wirklich Fragen zu beantworten. Also auch zuzuhören, was denn so die Basis besprechen möchte. Oder was sich zum Beispiel der Moderator ausgedacht hat als Frage. Und da ich schon gehört habe, gibt es heute kein Thema. Wir hatten ja eine Themensprechstunde in der Vergangenheit. Und da würde ich mal vorschlagen wollen, dass ich mal direkt nachfrage, was ist denn so alles Positives in den letzten 14 Tagen passiert? Also was uns erfreuen, motivieren könnte. Negatives haben wir ja genug. Mal abgesehen von der Welt und diesem blöden 2016. Und da passt etwas nicht zu, also zu dem Positiven. Ich habe heute auf einer Mailingliste gelesen, die wird vermehrt über meine Person hitzig diskutiert und spekuliert, biete euch doch gerne Zusammenarbeit auf Augenhöhe an. Stammt nicht von mir, hätte zwar von mir stammen können, aber stammt nicht von mir, stammt von jemand anders. Insofern, also was machen wir, damit es gemeinsam vorangeht? Und diese Frage geht zunächst erstmal von mir an die anwesenden Bundesvorstände. Ich habe jetzt zwei gesehen, vielleicht ist mir noch einer durchgerutscht, egal. Kann sich ja zu Wort melden. Also etwas von der Gestalt, dass man seine Erwartung ausdrückt und dann, dass das hier aus dem Plenum eine Anregung gibt, wie man diese Erwartung erfüllen könnte. Das geht natürlich in beide Richtungen. Also lieber Bundesvorstand, was machen wir, damit es gemeinsam vorangeht? Also ich mache es für mich immer so. Ich spreche da tatsächlich für mich. Ich prüfe solche Nachrichten erstmal auf Sinnhaftigkeit. Man muss zerlegen, ist das Ganze ernsthaft gemeint? Welcher Kern steckt wirklich dahinter? Analysiere das für mich und schau, ja, ist das Ganze möglicherweise einfach nur sarkastisch oder ironisch gemeint und gehe dann weiter ran. Wir haben ja auch bei uns Beispiele, wo Mailinglisten direkt zu Sandkästen verkommen wird und sich Leute einfach nur noch die Förmchen an den Kopf geworfen haben. Die wurden dann zum Teil stillgelegt, weil es nicht anders ging. Und ansonsten ist einfach nur das direkte Gespräch zu empfehlen. Kannst du mal sagen, welche Mailingliste das war? Dürfte ich da zwei Sätze zu sagen? Also es war die Mailingliste AG Datenschutz, wenn ich mich nicht täusche. Und der Auslöser dieses recht langen Threads war letztendlich nichts anderes, als dass ein vereinbartes Mammeltreffen nicht stattgefunden hat. So, das ist mein Kenntnisstand. Ich weiß auch von daher nicht, ob das wirklich Sinn macht, das hier so auszutoben. Nach meinem Verständnis hat es etwas damit zu tun, dass man halt einfach auch ein bisschen selbstunzufrieden ist und dass man nicht auf die AG, die wohl auch wirklich viel drauf hat und auch was kann, zugreift. Das war so mein Eindruck. Also, dass man einfach die Arbeiten dieser AG nicht genug wertschätzt, das kam so für mich beim Lesen rüber. Ich hätte da mal eine ganz andere, sehr provokante Frage an den Bufo, an die Piraten allgemein. Es scheint ja so zu sein, dass mit den Geflüchteten auch eine ganze Reihe von Extremisten hier reinkommen, die irgendwie in Weihnachtsmärkte fahren oder sonst irgendwas machen. Gibt es da irgendjemand, der in der Lage ist, da eine differenzierte Stellungnahme von den Piraten dazu zu geben? Passt zwar nicht so ganz in den Kontext, aber ich, so wie ich das weiß, basteln die gerade an der entsprechenden PM. Gerade in Berlin ist ja was passiert und das ist ja nicht eine Sache, die nicht irgendwo mal nicht zu erwarten gewesen wäre. Ich glaube, da gibt es gerade eine entsprechende Zuarbeit und da wird man sich auch zu äußern. Verhindern kannst du es halt nicht. Die Verbindung ist aber nicht in Ordnung. Mit den Geflüchteten kommen nicht die Verbrecher. Die Verbrecher kommen hier so oder so hin. Es macht keinen Unterschied, ob du jetzt Flüchtlinge reinlässt oder nicht. Wenn jemand einen Terroranschlag mit einer internationalen Terrororganisation verüben will, dann kommt der zur Not mit der ersten Klasse eingeflogen. Also, da dieses Misstrauen gegen Flüchtlinge zu voranzutreiben, ist komplett daneben. Ist es so, dass die Menschen, die da jetzt gerade aus Syrien fliehen, gerade von den Terroristen, vor denen wir ja jetzt so große Angst haben, geflohen sind, weil die hatten wirklich was zu befürchten, was da für Stories, was die erleiden mussten. Also wenn man sich mal mit Leuten, die Familie da unten haben, zum Beispiel Kurden, unterhält, was da gerade los ist. Und dann hier unter Generalverdacht zu stellen, ihr fahrt uns ja in den Weihnachtsmarkt oder was auch immer was, ist einfach unfair gegenüber den Menschen, die schon sich quer durch Europa schlagen mussten, um irgendwie ihre Kinder in Sicherheit zu bekommen. Ja, ich stimme dir da voll zu. Nur es geht jetzt darum, könnte man da vielleicht irgendwie einen wirklichen Standpunkt erarbeiten? Ja, Moment mal. Also ich muss das mal ein bisschen auseinanderhalten. Also zunächst erstmal waren wir jetzt bei einer AG-Liste, da wurde noch eine Kritik geäußert. Und wenn gewünscht ist, kann man dieses Thema ja auch vielleicht konzentrierter machen. Aber wenn es jetzt durcheinander geht, dann war es alles nur schön, dass wir heute miteinander geredet haben. Also vielleicht können wir erstmal das eine Thema zu Ende bringen und dann vielleicht das Extremistenthema anpacken. Und ja. Da ist jetzt gerade ein LKW mit 40 Sachen ungebremst in den Weihnachtsmarkt gefahren. Es könnte ein Pole gewesen sein und es könnte sein, dass der Typ überm Steuer einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt hatte. Also können wir mal aufhören zu spekulieren. Genau, also auch das ist wieder so eine Geschichte. Wir haben schon andere Ebenen gehabt, wo fürchterlich spekuliert worden ist aus dem Bauch heraus. Also Fakten sind da vielleicht ganz hilfreich. Sollen wir da erstmal abwarten, was die Faktenlage bringt? Und zurück zum Beitrag hier vom Bestenfalls. Es ging gar nicht exemplarisch um die AG Datenschutz. Da ist das Zitat her, ja. Es ging eigentlich mehr darum, um die diese Auseinandersetzung wieder, die sich hier so an auflädt zwischen Bufo und dem Rest der Welt. So habe ich das Gefühl. Und deswegen vorhin die Frage, also wie können wir denn tatsächlich motivieren und eine Ebene schaffen, wo es gemeinsam vorangeht. Das würde ich erst gerne mal zu Ende bringen. Und vielleicht ist der Paki ja wieder da, der da was zu sagen kann. Da würde ich ganz gerne, weil du mich auf mich eingegangen hast, noch was zu ausführen. Naja, dann führ mal aus. Bin wieder da. Also weil es scheint nicht angekommen zu sein. Der Frust, glaube ich jetzt nicht, dass der unbedingt zwischen Vorstand und AG, also es war zumindest nicht der Auslöser. Der Auslöser war, dass diese AG ein Treffen einberufen hat auf Mumble und keiner gekommen ist. Das war der Auslöser. Und daraufhin, ich persönlich habe das so ein bisschen als verletzte Eitelkeit empfunden, was da abgelaufen ist. Und dann hieß es dann irgendwann, wie kann man sich nur um BGE kümmern, so ein Schwachsinn und so weiter. Also letztendlich war es für mich ein Frust der AG selber, dass man sie, wie gesagt, nicht in mehr Sachen involviert, mehr anspricht und so weiter und so fort. Aber eben auch ein Frust über die AG selber. Und da komme ich zu dem Punkt, wo ich eigentlich drauf hinaus will. Ich glaube, dass die AGs in sich selbst ein Problem haben. Und das war so mein Eindruck. Also ich glaube nicht mal, dass das wirklich was mit der Zusammenarbeit mit Bundesvorstand und AG zu tun hat, sondern es hat es mit dem Status und den Möglichkeiten der AG zu tun. Vielleicht ist es doch anders, aber dann will ich erstmal den Packe zu Wort kommen lassen. Ich bin jetzt so ein bisschen quer eingestiegen. Ich habe zitiert, damit du den Faden kriegst. Ich habe zitiert und zwar nicht die Quelle genannt, die hat jetzt der Bestenfalls genannt. Da hier vermehrt über meine Person... Quelle habe ich nicht genannt, das stimmt nicht. Doch, da hier vermehrt über meine Person hitzig diskutiert und spekuliert wird, biete ich euch doch gerne eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe an. Dieses habe ich genommen, um daraus eine Frage zu machen. Also was machen wir, damit es gemeinsam vorangeht? Und jetzt hat der Packmann das Wort. Okay. okay. Also die Tatsache, dass AGs zum Teil nicht arbeitsfähig sind oder zum Teil auch wie in allen anderen Gliederungen und Einheiten innerhalb der Piratenpartei unter den Austritten und der Inaktivität der Mitglieder leiden, ist ja bekannt. Also das ist ja nichts, was ich irgendwie durch meine Wahl irgendwie verursacht habe, sondern das hat es vorher gegeben. Und ich habe auch nicht den überhobenen Anspruch an mich selber zu behaupten, dass jetzt durch meine Wahl sich das jetzt grundlegend ändert. Ich glaube auch nicht, dass ich der Jesus der Piratenpartei bin, der das irgendwie jetzt alles besser machen kann. Ich glaube, dass das sehr stark auch damit zusammenhängt, inwieweit man erstmal nur eine Stimmung versuchen kann zu verbessern, und das sehe ich als meine Aufgabe. Und meine Mail an diese Mailingliste der AG Datenschutz war insbesondere so eine Art Realitätsabgleich. Es finden im Moment auf verschiedensten Ebenen Diskussionen und Problematiken statt im Bereich des Datenschutzes, aber auch in anderen netzpolitischen Themen. Und meine Antrittsrede oder mein Versuch in dieser Partei, dass wir euch klarzumachen, warum ich der Meinung bin, dass wir uns breiter aufstellen müssen und nicht nur Bürgerrechte und Datenschutz und Privatsphäre in den Vordergrund stellen wollen, war genau das. Nämlich, dass ich gezeigt habe mit 6 Links, dass das Thema Datenschutz in allen Bereichen des Lebens Einzug gehalten hat und auch auf allen Ebenen diskutiert wird, in allen Politikfeldern. Wenn da jetzt Leute sind, die sich damit auskennen, und ich behaupte von mir einfach mal, dass ich nicht der Datenschutzaktivist bin, auch wenn ich Freiheitskämpfer in allen möglichen anderen Bereichen bin, aber ich bin kein Datenschutzkenner. So war meine Mail und mein Post da so gedacht, dass ich eben das zusammenbringen will, dass ich die Spezialisten auf meine Seite holen möchte, dass ich sage, ich brauche eure Zuarbeit, ich brauche eure Expertise, eure Kompetenz, ich brauche Texte, ich brauche Dossiers zum Thema Datenschutz in den unterschiedlichsten Bereichen, und ich möchte euch einfach auch dazu aufrufen, das weiterzudenken in die einzelnen Lebensbereiche. Und das möchte ich für alle digitalen, netzpolitischen, whatever Sachen, dass wir als Partei der netzpolitischen Menschen, netzpolitisch denkenden Menschen, aber auch der Digital Natives, und die sind wir nun mal im Vergleich zu den anderen Parteien, klar machen will, dass wir da nur zusammenarbeiten können. Die Experten mit den Laien, und wir sind eine Partei der Laien auch, das muss man auch dazu sagen, da kommt den Experten die Verantwortung zu, aufzuklären und die Laien so ein bisschen mitzunehmen. Und den Laien gehört die andere Ecke, nämlich Fragen zu stellen und sagen, erklär mir das nochmal. Oder warum macht ihr nicht was zu dem Thema? Das interessiert mich brennend. So, das ist unsere Aufgabe. Und wenn wir das innerhalb der Partei hinbekommen, dann bekommen wir das auch an den Infoständen und auf Flyern auf unserer Webseite und in den sonstigen Werbemitteln hin. Das kann ich nur anstoßen. Ich kann irgendwie versuchen, die Voraussetzungen dafür zu schaffen. Und das kann ich dann mal anstoßen auf so einer Mailingliste. Das war mein Gedanke dahinter. Gut, ich versuche das mal auf die Fragestellung zusammenzufassen. Also du meinst, dass es erstmal ein guter Weg ist, die Fachexpertise einzubeziehen, auch abzufordern, damit man aus der fachlichen Arbeit vorankommt und auch andere einbezieht, also dass man tatsächlich so konzentriert an den Dingen arbeitet. Wie können wir dann erreichen, dass die Motivation dafür da ist? Also ich habe vorhin gesagt, was hat sich in den letzten 14 Tagen ereignet, was uns erfreuen und motivieren könnte? Also wie kriegen wir die positiven Aspekte mehr rüber, sodass die Leute sagen, ja, macht ja Sinn oder macht Spaß? Und dann kommen wir vielleicht auch zu der Arbeit, wie wir es denn umsetzen. Was meinst du? Also es sind zwei Kanäle oder zwei Ebenen, auf denen ich versuche, in meiner doch recht beschränkten Zeit Dinge zu ändern. Zum einen möchte ich diesen kollaborativen Ansatz, den wir als Partei hatten und so ein bisschen verpennt haben, wieder zu reaktivieren, dass ich sowohl den Juppies als auch Leuten in den AGs, als auch Leuten in den Kreisen und Landesverbänden klar machen will, dass jeder gefragt ist und auch jeder zum Erfolg der Piratenpartei beitragen muss und kann. Das hat gefehlt, meiner Meinung nach, die letzten Jahre, einfach auch aus einer Angst heraus, dass man eventuell mit den Falschen zusammenarbeiten könnte. Ihr kennt die Vorgeschichte, ihr wisst, wie geschockt wir waren von den Streitigkeiten, und das hat zu einer gewissen Furcht, aber auch zu einer Lethargie geführt. Auch die fehlenden Erfolge natürlich, die natürlich sehr demotivierend sind. Es gibt Leute, die auch gesagt haben, du hast in den NGOs mehr Möglichkeiten, irgendwas zu machen. Wir sind aber eine Partei geblieben, und ich gehe einfach mal davon aus, dass wir als Partei auch weiter arbeiten wollen. Das ist die eine Ebene. Die andere Ebene, die ich mache, sind Dinge im Hintergrund, wo mittlerweile einfach auch mal Kritik an mich herangetragen wird, dass ich irgendwie der König bin und Dinge alleine entschließe und Sachen mache im Hintergrund, bla, und intransparente Kackscheiße. Ja, mache ich. Ganz ehrlich, Leute, muss ich machen, weil ich mit Leuten in Kontakt bin, die eine Vertraulichkeit von mir verlangen, die sich auch erst dann wieder zu Gesicht und zu uns bekennen, wenn sie sehen, dass das Erfolg hat. Und es gibt auch Leute, die einfach sagen, ich möchte das mir erstmal noch eine Weile angucken, und die bearbeite ich, und denen versuche ich, unsere Erfolge näher zu bringen. Das geht da um Journalisten, es geht um NGOs, es geht um die eigenen Kollegen im BUFO, es geht um Basispiraten, es geht um ganz viele Leute, mit denen ich täglich so telefoniere, und das kann man nicht auf Mumble machen, weil die sind teilweise so gefrustet und haben sich so weit zurückgezogen oder haben auch Kritik, die sie öffentlich nicht äußern wollen, weil sie sagen, wenn ich das auf einem öffentlichen Kanal mache, kleines Beispiel, ein Journalist, der mir persönlich zugetragen hat, wir haben absichtlich zu 10 Jahren Piratenpartei keinen Post gebracht auf unserem Medium, weil euch das letztendlich noch das Genick gebrochen hätte, weil ihr auf netzpolitischer Ebene eben auch mal gefailt habt, und das mehrfach. Und ich bin da auch nur der Überbringer der Nachricht, und ich bin auch nur der Zuhörer für die Überbringer der Nachricht. Das sehe ich mich, und ich versuche, da Brücken zu schlagen und Vertrauen wieder aufzubauen. Und das funktioniert eben nicht öffentlich, weil diese Leute uns natürlich noch Potenzial zutrauen. Und dieses Potenzial, was sie uns zutrauen, möchte ich halt gerne wieder reaktivieren. Ich möchte den Leuten zeigen, dass ich mit ihnen rede, dass ich das Gespräch suche. Beispiel Julia Reda. Da war jetzt 2 Jahre Funkstille zwischen dem letzten BUFO, und ich habe es geschafft, dass sie mit mir einen persönlichen Termin im Januar macht. Ich bin von ihr nach Brüssel eingeladen worden, um wieder einen Schulterschluss zwischen der Europaebene und der Bundesebene hinzubekommen. Das war harte Arbeit. Ich habe ein halbes Jahr darauf hingearbeitet, schon vor meiner Kandidatur. Und das der erste Schritt wäre, dass ihr mal ihre scheiß Blogliste über Bord wirft. Ihr habt hunderte von Leuten, die einen Wort mit dir gesprochen haben, unter anderem ich. Frag dich doch einfach mal selber. Vielleicht liegt das auch im Teil an dir. Ja? Ja. Ich frag du dich mal, die ganzen Leute, die du jetzt da ansprichst und zurückgewinnen willst, und du sagst, die wollen nicht vertraulich mit dir reden. Was ist mit den Leuten, die jetzt noch aktiv sind? Könnte es eventuell sein, dass genau die Leute jetzt wieder aktiv sind, die ja nur deswegen aktiv sind, weil die Leute weg sind? Könnte das eventuell sein? Und die ganzen Plattformen, die ganzen Idioten? Ich rede grundsätzlich nicht von Idioten. Wenn du das so tust, ist das deine Entscheidung. Meiner Meinung nach haben uns auch sehr viele gute Leute verlassen, was ich sehr schade finde. Und ich glaube, genau die So funktioniert es nicht. Erstens mal, Moderatoren bitte, Bauer Jupp, ja, machen wir hier nicht so. Lass den Paki ausreden, dann kannst du das Wort bekommen, dann kannst du ausreden. Aber bitte nicht allzu lang. Ich fasse mich kurz. Ich glaube nicht, dass dieser Argwohn und dieses Misstrauen gegenüber anderen Politikern unserer Partei und auch anderer Parteien uns weiterbringt. Ganz ehrlich, das haben wir vor 2 Jahren gemacht, und es hat dazu geführt, dass wir jetzt in einer kleinen Bubble sitzen, die uns letztendlich auch in einschlafen hat lassen. Und ich versuche das gerade wieder zu beleben und rede auch mal mit anderen Leuten, die andere Meinung haben. Ich glaube, das ist der einzige Weg, mit dem wir wieder in die Erfolgsspur kommen. Ich glaube, also erstmal Entschuldigung, ich glaube, du redest... Etwas weniger Blutdruck. Ja, Entschuldigung. Ich möchte einfach nur mal grundsätzlich darüber nachzudenken, ob es wirklich Leute gibt, die noch vor 2012 dabei waren, die vielleicht einfach nur inaktiv geworden sind, weil sie einfach mit den ganzen Sachen, die von außen 2012 herangetragen worden sind, nicht einverstanden waren. Und ob diese Leute nicht alle wieder verjagt sind, genau bei den Leuten, die aus Sicht dieser Leute... erstmal das Unheil gebracht haben, widersprichst. Und dann auch noch hinter verschlossenen Türen und dann auch noch hinterher sagst du ja, man muss ja vertraulich mit mir sprechen. Damit tüst du die allen vor den Kopf. Glaube ich nicht, weil ich sie nicht hintergehe. Ich mache keine finanziellen Abkommen. Es geht lediglich um informellen Austausch, um die Frage danach, wie kann ich die Piraten wieder nach vorne bringen. Und das ist in deinem Sinne, Jupp. Ganz ehrlich, ich rede mit einem Markus Beckedahl, ich rede mit einer Konstanze Kurz. Das sind alles Leute, die dir eigentlich am Herzen liegen müssten. Das sind Leute, die darauf warten, dass von uns wieder Input kommt. Ja, und die mir Dinge erzählen, die würde ich selbst hier nicht sagen. Da würdet ihr abkotzen, und das sind auch Namen, die da fallen, das werde ich nicht tun, weil wir die Partei des Datenschutzes sind. Ich werde nicht öffentlich über irgendwelche Leute herziehen, seien die in irgendeiner Funktion gewesen, haben, ob die ein Mandat haben oder ob das sonst irgendwer ist. Dafür ist jeder selber verantwortlich und muss letztendlich mit seinem Gewissen klarkommen. Ich bin nicht derjenige, der Leuten in den Rücken fällt oder die irgendwie öffentlich fertig macht. Ich kann verstehen, dass ein gewisser Frust da ist, auch auf mich, weil ich gesagt habe, ich möchte wieder offener sein für andere Themen. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe damit nicht gesagt, dass ich für die Themen, für die SECOR gestanden hat, mich grundsätzlich zugemacht habe. Im Gegenteil, ich versuche seit 3 Wochen Kontakt mit SECOR aufzunehmen, nachdem er zum Spitzenkandidat gewählt wurde, weil ich ihn behandle wie jeden anderen Spitzenkandidaten auch, und er reagiert nicht. Sorry, aber dann kann ich kein Datenschutzthema nach vorne bringen, wenn er mich nicht zuliefert. Das gleiche gilt für eine AG Datenschutz, die irgendwie denkt, wenn sie auf einer Liste, die ich abonniert habe, über mich reden kann, dann suche ich dann auch mal das offene Gespräch. Ihr könnt jederzeit alle mit mir reden und ihr könnt mich jederzeit alle kritisieren. Das habe ich auch dir gesagt, Jo. Ich finde auch wichtig, dass ich das bekomme. Ja, ich finde auch wichtig, dass ihr mir Feuer gebt. Ich bin nicht angetreten, um irgendwie den Duckmäuser zu spielen und jetzt nur mit meinen Freunden zu spielen. Im Gegenteil. Ich lege mich mit den Großen an. Gut, bitte kurz. Und ja, Kira sofort. Und dann, wenn noch jemand was habt, weil das sonst hier ein bisschen ungeordnet ist, dann schreibt doch einfach mal ein Pad, so eine Wortmeldung rein und dann ist gut, okay? Jetzt okay, nur 2 Sachen. Wirklich ganz kurz. Zum einen, Sekos erreichen ist wirklich furz einfach. Das ist das Einfachste der Welt. Und zweitens, denk du einfach mal demnächst drüber nach, wenn du irgendwelche Dinge willst, sagst, womit du irgendwas erreichen willst, ob es nicht vielleicht einen größeren kritischen Teil der Partei vielleicht genau das Gegenteil vermitteln könnte. Ob absichtlich oder nicht, das haben wir dahingestellt. Aber ob wirklich ein Großteil der Partei das vielleicht komplett falsch versteht. Okay. Mal so ein bisschen drüber nachdenken. Ja, nehme ich an. Danke dir. Gut, da war die Kira und dann habe ich hier den Christoph gesehen. Okay. Die Piraten haben den Paki gewählt, weil sie wieder nach dem SECOR ein bisschen weiter nach links wollten. So ist es einfach. Und das kann man jetzt beschönigen oder sich drumherum reden. Ich finde es toll, dass der Paki versucht, Kontakt zum SECOR aufzunehmen. Das ist aber so. Also die Piraten waren eigentlich auch eine eher linke Partei und das mit der Mitte, das hat eigentlich erst der Erfolg gebracht, dass man versuchte, keine mehr auf die Füße zu treten. Christoph. Ja, erstmal, Paki, ich find's gut, dass du Kontakt zu den Leuten suchst, die uns verlassen haben, die möglicherweise im Herzen immer noch Piraten sind, aber mit vielem, was gelaufen ist, nicht mit konnten. Wenn wir da die ein oder anderen wieder zurückgewinnen können, kann das ein großer Gewinn sein. Ich muss aber auch dem, glaube ich, Bauer Juppa das zustimmen, dass es einige Leute gibt, von denen es gut ist, dass sie nicht mehr da sind. Aber ich gehe mal davon aus, dass du da unterscheiden kannst. Was ich gerade so raushöre, ist, dass wieder sowas wie Flügel entstehen oder Flügelkämpfe eventuell am Bestehen sind. Und ich glaube, es wäre sinnvoll für den Bundesvorstand, und damit meine ich nicht den Paki, sondern den Bundesvorstand, zu schauen, wie man das eventuell kanalisieren kann. Denn du hast deine Ziele, okay, ich habe jetzt noch nicht rausgehört, welche das sind. Es gibt möglicherweise im Bufo Leute, die noch genau diese Datenschutzsache auf dem Herzen haben. Es gibt möglicherweise welche, die eher einem linken Lager zuzuordnen wären. Und wenn sich da die Bundesvorstände einfach mal konkret dazu äußern würden und sagen könnten, hier meine Leute zu mir, dass wir wirklich mal ganz klar sagen können, ja, wir haben in unserer Partei 2, 3, 4, 5, 20 verschiedene Lager oder Flügel oder nenn es, wie du willst. Und jetzt schauen wir, wie wir miteinander gemeinsam ein gemeinsames Ziel erarbeiten und das dann auch gemeinsam mit vereinten Kräften verfolgen. Ich glaube, das ist es, was momentan angebracht wäre in der Situation. Also, erstmal ein bisschen kürzer bitte, sonst schaffen wir das heute mit der Zeit nicht. Da würde ich eine Frage noch daraus machen wollen an dich. Wir haben mal vor langer Zeit über Flügel diskutiert. Ich glaube, es ist nicht zu bestreiten, dass es Flügel gibt. Ist es nicht sinnvoll, Flügel zu haben, damit man so ein bisschen so eine Art von Identifikation hat? Oder wie siehst du das? Ja, ich habe das ja in meinem Blogpost schon angesprochen, dass ich das auch gerne institutionalisieren würde, auch irgendwie über die GO vom Bundesvorstand. Aber ganz ehrlich, Christoph, ich halte es im Moment für von der Priorität her für nicht ratsam, das Fass aufzumachen, weil wir, so blöd das jetzt klingt, mir ist gerade ganz egal, ob ich aus einem bürgerlichen, aus einem Datenschutzflügel oder aus irgendeinem Miniflügel irgendwas bekomme an Zuarbeit, weil ich der Meinung bin, das ist alles wertvoll. Und es geht nicht darum, im Moment in dieser Partei, dass der eine Flügel das Sagen hat oder der andere, sondern es geht darum, dass diese Flügel zusammenarbeiten. Ich glaube aber, das Fass ist bereits offen, denn ich höre jetzt in der Woche zum zweiten Mal, dass es diese Flügelkämpfe schon gibt und dass ein, ich nenne es jetzt einfach mal Seekorflügel, momentan seine Kräfte mobilisiert, um wieder an die Macht zu kommen. Das heißt, wir haben einen, ich sag's mal überspitzt, wir haben einen Krieg im Haus. Und da muss man jetzt einfach meiner Meinung nach man muss auf die Situation reagieren und kann nicht einfach Vogelstrauß spielen, den Kopf in den Sand stecken und sagen, wenn ich nichts sehe, dann ist auch nicht. Definiere mal das den Begriff Macht, Paki, also aus Sicht eines Bundesvorstandes, wäre vielleicht ganz sinnvoll. Ich musste gerade ein bisschen grinsen. Also du greifst hier schon zu einer ziemlich krassen Wortwahl. Es hat durchaus Meinungsverschiedenheiten zwischen Christus und mir gegeben. Da würde ich aber nicht um Macht sprechen, sondern ich bin neu im BUFO und wir haben drei Leute aus dem alten BUFO, jetzt im BUFO, die natürlich Sorge haben, dass dass halt diverse Sachen irgendwie unruhig sind. Dazu gehört natürlich diese Geschichte mit dem Presseteam. Und parallel dazu habe ich einen Antrag an den Bundesschatzmeisterclub gestellt, mit einem Budget für einen Pressesprecher, der mir natürlich, jetzt wo er angenommen wurde, eine gewisse Machtposition verschafft, wenn man das so will, weil die Partei mir eine Kraft finanziert, die mich in meiner Arbeit unterstützt. So definiere ich jetzt einfach mal Macht. Ob das wirklich Macht ist, sei noch dahingestellt, weil es so sein kann, und das ist auch Spekulation, aber das kann sich jeder selber vorstellen. Auch ein Bundesvorsitzender kann nur insofern effektiv und effizient arbeiten, wenn er nicht mit solchen Fragen nach Macht die ganze Zeit konfrontiert wird und einem Beinchen in den Weg gestellt werden, weil irgendwelche Nebenschauplätze aufgebauscht werden und man sich eigentlich auf so wichtige Sachen konzentrieren könnte, wie zum Beispiel die Presseabteilung zu organisieren. Und das ist jetzt nicht rhetorischer Kniff oder sonst was, sondern es ist so. Ich bin Halbzeit in einer Agentur beschäftigt. Ich muss gucken, dass ich irgendwie meine Tochter noch ab und zu Gesicht bekomme. Dann besuche ich Landes- und Kreisverbände in der ganzen Republik wie letztes Wochenende und habe jetzt nach dem Budget die nächste große Baustelle, die Marina Kassel und dieser Themenwettbewerb. Ich muss Ideen sammeln, wie wir die Wahlkampfkampagne nach außen verkaufen und der ganze tagespolitische Kram. So, dann kommen dann halt solche Aufforderungen auf der AG-Netz, AG-Datenschutz, warum wir denn uns jetzt nicht um Datenschutz kümmern. Leute, ich bin immer nur so gut, wie ihr mir auch helft, gut zu sein. Das ist hier ein gemeinsames Projekt. Und dann Krieg auszurufen für Flügel, die es nicht gibt, halte ich für den größten Fehler, den wir machen können. Und ich sehe mich auch nicht als Teil eines Flügels, sondern ich bin genauso sozialliberal, wie ich linksliberal bin. Ich habe damals als NRW-Vorsitzender als einer der tonangebenden Kräfte diese sozialliberale Erklärung mitgestützt, habe mit dafür gesorgt, dass Halle kommt und dass wir die Idioten loswerden. Da bin ich auch ganz ehrlich ein guter Freund von Christos, weil mit dem habe ich damals daran gearbeitet. Aber ich muss auch sagen, ein großer Fehler war von uns damals, dass wir nicht auf die Leute zugegangen sind und den Spreu vom Weizen getrennt haben, weil da waren auch gute Leute dabei, die mittlerweile fehlen. Gut, dann würde ich ganz gerne mal, wir haben ja noch einen zweiten Bundesvorstand anwesend, den würde ich gerne mal reinholen ins Gespräch. Hast ja eine ganze Weile zugehört, Scarlett. Wie siehst du denn das? Ja, meiner Wahrnehmung, Flügel, ja, es gibt hier Interessensgruppen, ganz klar. Es gibt diejenigen, die mehr auf der Seekorschenschiene waren. Es gibt jetzt Änderungen mit Paki. Natürlich gibt es da Reibungspunkte, das ist ganz klar. Vielmehr sehe ich aber Interessensgruppen, wie etwa die AGs. Bin selbst in einer AG. Weiß, wie das ist, wenn man meint, man kommt mit seinem Thema nicht voran. Und wieso macht man das Thema eigentlich in der Partei? Da sage ich dann zu meinen Jungs immer, ja, wir müssen auch mal abliefern. Wir müssen einen Antrag für Bundesparteitag stellen, wenn wir unsere Themen positionieren wollen. Wir müssen auch mal einen Beitrag anbieten, um sie in den LV-Ausgliederungen und vielleicht sogar im Bund an den Mann zu bringen. Das ist Arbeit, die man machen kann, Arbeit, die man eigentlich machen will. Da kann ich auch verstehen, dass es demotivierend ist, wenn zum Beispiel bei einem vereinbarten Treffen niemand erscheint und man so nicht arbeiten kann. Ich sehe es mehr so, dass viele Leute in ihrer thematischen Arbeit sich hier ein wenig beschnitten fühlen, auch da viel Unmut herkommt. Okay, ja, das ist ein allgemeines AG-Problem, Packing. Ich möchte auch noch kurz was zu ergänzen. Ich bin ja nicht der Bundesvorstand alleine. Da ist der Carsten als jetzt sehr viel mehr politisch agierender zweiter stellvertretender Vorsitzender, was ich sehr begrüße. Der macht sehr viel mehr politische Arbeit momentan und mischt sich auch in meinen Geschäftsbereich ein. Wir diskutieren auf Augenhöhe und sehr interessant. Und ihr dürft nicht vergessen, dass der Counterpart von mir ist nicht nur der Christos, das ist auch der Alex Niedermeyer, das ist ein Thomas Knoblich, das ist ein Lothar, das ist hier der Steffen, ja, die alle, den ich auch alle in der Klausur gesagt habe, wir sind ein politischer Vorstand. Bitte werdet politisch und äußert euch auch politisch zu Themen, weil ich das alleine nicht darstellen kann. Und das wird genau wieder dazu führen, dass sich alles an einer Person festmacht. Ich will das gar nicht. Klar bin ich linker eingestellt als ein Christos. Das ist überhaupt kein Geheimnis. Und wir diskutieren darüber offen, mit offenem Visier. Ich sage halt irgendwie, ja, lass uns die Digitalisierung zum Thema BGE irgendwie nach vorne treiben. Und Christos sagt, naja, mir ist der Datenschutz wichtiger und Bürgerrechte. Ja, und? So what? Dann überlegen wir halt, wie wir das irgendwie unter einen Hut bekommen. Und indem wir dann hier mal eine Initiative von Piraten unterstützen. Jetzt gibt es Themenwochen zu Videoüberwachung. Meinst du denn, ich stelle mich hin und sage, ich bin dagegen, weil ich das BGE wichtiger finde? Entschuldigung, wir sind in einer Partei, wir haben das im Programm, das vertrete ich. Das ist eine kurze Luftpause. Ich glaube, es ist gar nicht so sinnvoll, dass wir so im Rechtfertigungsmodus weitermachen. Meine Frage war ja, wie kommen wir gemeinsam voran? Also irgendwo geht es ja schon so ein bisschen in die Richtung. Und da wäre eben konzeptionelles Denken angesagt. Also ja, es gibt Flügel, glaube ich. Ob man die so genau ausmachen kann, weiß ich nicht. Aber sowas irgendwie so aus dem Bauchgefühl heraus gibt es wohl. Die Zusammenarbeit ist wichtig. Das kann man aber eigentlich nur, wenn man entweder ein tolles Anliegen hat oder ein angenehmes Gefühl. Also wie kriegen wir das hin? Mal so hier reingefragt. Also wie kriegt man Lust auf politische Arbeit? Das ist ja eigentlich das, was uns die ganze Zeit irgendwie abhanden gekommen ist. Indem wir anfangen zu arbeiten, indem wir uneitel sind und indem wir jetzt verdammt nochmal endlich mal drauf gucken, dass in diesem Lande von verschiedenen Seiten tatsächlich Angriffe auf unsere Freiheit gefahren werden. Das ist ja völlig wurscht, ob es jetzt die Tatsache ist, dass du dich einmal wöchentlich im Jobcenter melden darfst und durch irgendwelche Maßnahmen aus der Arbeitslosenstatistik rausfällst. Oder dass du quasi dass dir droht, überwacht zu werden. Das ist doch völlig egal. Ich meine, was wir jetzt machen müssen, ist die Wiederaufbauarbeit. Vielleicht werden wir nächstes Jahr nicht so wahnsinnig viel bei der Bundestagswahl holen, aber wir müssen den ganzen Laden wieder aufbauen. Ja, ist das vielleicht so die Hoffnung, dass wir sowieso nie überflüssig werden können in der Zeit, in der wir hier leben? Uns, gerade jetzt braucht es uns. Welche der anderen Parteien hat all die Themen, die wir auf dem Schirm haben, auf dem Schirm? Sagt mir das mal. Ja, das empfinde ich auch als sehr angenehm, dass wir eben nicht nur die Hauptthemen bespielen, sondern auch sehr, sehr viele Randthemen. Und das, finde ich, macht uns auch so interessant. Ich habe, heute haben wir was veröffentlicht, so eine Art Wettbewerb. Mich würde mal eure Meinung dazu interessieren. Kickt euch das? Findet ihr das gut? Findet ihr das scheiße? Habt ihr vielleicht schon was eingereicht? Wie können wir den Prozess da verbessern, verändern? Ich möchte da einen Dialog, ich möchte Kommunikation. Wo findet der Dialog statt? Ja, gerade hier. Genau, findet hier statt, muss woanders stattfinden, weil wir haben ja gesagt, alle 14 Tage und auch mit Themen und so, aber er muss ja irgendwo stattfinden und das müssen wir organisieren und das wäre zum Beispiel eine Idee, was wir machen können, damit es mal gemeinsam vorangeht. Ja, die Stille sagt mir halt irgendwie, dass die Leute auf ihrem Sofa sitzen, gerade einen Tatort gucken oder was sonst so läuft und mal gucken, ob es hier Popcorn gibt. Sag ich jetzt mal ganz provokant. Also anscheinend ist euch das alles egal, ihr habt dazu eure Meinung. Der Paki macht irgendwie hier so einen Wettbewerb, interessiert uns nicht. Lass mal den Christoph. Ich wollte gerade meinen Link raussuchen. Oder vielleicht hast du den unter deinem Zeigefinger. Ja, ich habe schon gepostet. Ich kann nochmal posten. Frage: Habt ihr einen Überblick, welche AGs noch aktiv sind und wo noch Piraten arbeiten? Ja. War das jetzt an alle oder an mich? Oder an Steffen oder Bastian oder? Das war jetzt erstmal an die anwesenden Bufos, vielleicht auch mit dem Hintergrund, ihr wisst, was die anderen vielleicht wissen oder habt da eine Ahnung von, wer wo wie drin ist. Ich weiß jetzt nicht genau, was für einen Wettbewerb du gemacht hast, deshalb kann ich da nicht viel dazu sagen. Ich glaube halt aber, wir müssen schauen, wo noch Piraten aktiv sind und die unterstützen. Den Weg würde ich vorschlagen. Also ich halte jetzt einfach mal die Klappe, weil mich interessiert die Antwort auch von anderen Leuten da mal. Ich könnte mal nochmal ganz kurz, bevor wir die Frage mit aktiven AGs beantworten, nochmal auf das Ursprungsthema zurückkommen, weil ich habe nichts bekommen, also von der Aktion. Wieso hat die mich nicht erreicht? Hab ich was übersehen? Nein, das, die lief. Das ist nicht böse gemeint. Also, ne? Ja. Also ich meine so, das hätte man doch per Mail rausdonnern können, oder? Kommt. Alles klar. Also der Prozess, eine Rundmail an alle Mitglieder zu schicken, dauert ungefähr 3 Tage. Wir hatten den Text und das Video und alles schon fertig und haben gesagt, weil die Zeit relativ knapp ist, hauen wir das erstmal über die Social-Media-Accounts und die Rundmail an die Mitglieder kommt morgen übermorgen. Aber der Text ist der gleiche. Gut, wollte ich nur wissen. Danke. Also ich wollte dich nicht wirklich unterbrechen, Christoph. Deine Frage vor allen Dingen auch nicht. Nein, also was aktiv ist, trifft sich mehrheitlich zum Beispiel in der Koordinatorenkonferenz oder auch so, weil es gibt auch AGs, die wollen das so selbst machen. Ich empfehle ja immer Koordinatorenkonferenz, weil man da seine Anliegen und seine Ergebnisse irgendwie in einer breiteren Öffentlichkeit vorstellen kann. Insofern passt das schon. Ich wollte nur eine Frage stellen. Also wir haben hier noch so ein Pad. Da gibt es so Provokantes, was ich eigentlich heute nicht beantworten lassen möchte, weil das ist irgendwie nicht so ganz spannend. Und dann haben wir noch Anträge. Ich weiß nicht, sollen wir über Anträge reden, die gestellt werden? So hier BGE-Tournee und BGE-Auftragsveranstaltung, das könnte man natürlich tun. Aber das ist ja eigentlich mehr für so eine Bundesvorstandssitzung geeignet, oder? Ich finde es ein bisschen schade, dass Gernot keine Zeit mehr hatte, jetzt noch dabei zu sein, weil ich vielleicht einfach nochmal eine Kurzfassung davon hören. Und ich habe ja auch jetzt gerade erst das erste Mal gesehen. Grundsätzlich hatte ich auch noch nicht die Zeit, mich da jetzt mit zu beschäftigen. Boah. Ja, Dito, Anträge, die müssen erstmal gelesen, verarbeitet werden. Das war noch nicht der Fall. Ja, wollt ihr hier aus dem Plenum noch irgendwie zu den Anträgen was sagen, dem BUFU was mitgeben auf den Weg oder seid ihr einfach bei der entsprechenden Sitzung und unterstützt das? Die BUFU-Sitzungen sind ja auch immer sehr schweigsam. Ich hätte noch was zu sagen. Ja, Moment, ich wollte nur dieses Thema Anträge kurz abhandeln. Gibt es da jetzt noch eine Art ein Feedback? Gut, dann kann ich nur empfehlen, liebe Leute, seid auf der nächsten Bundesvorstandssitzung anwesend und sagt was dazu, wenn es um die Abstimmung über diese Anträge geht. Dann kommt die Kira ran. Ich hätte gerne einen stärkeren BUFO. Also was vielleicht der Seekor auf seiner Seite überzogen hat, Paki, du versuchst es zwar zu verbinden alles, was sehr löblich ist, aber irgendwo geht es nicht, weil wir haben uns auch für dich entschieden, nicht nur darum, weil du der große Verbinder bist, sondern weil du eine bestimmte Richtung darstellst. Und die vertrittst du, seitdem du der BUFO bist, irgendwie kaum mehr. Okay. Naja, ich habe ein paar Vorstöße gewagt. Die haben mich unglaublich viel Zeit gekostet. Du weißt wahrscheinlich, über welches Thema ich da gestolpert bin. Da habe ich so ein bisschen Erfahrungen gesammelt. Das war auch vollkommen unterschiedlich zu den Erfahrungen, die ich in NRW gemacht habe. Dann habe ich natürlich mit meiner Arbeitsweise, gebe ich offen zu, das Presseteam gesprengt. Es tut mir furchtbar leid. Ich mag die Leute alle. Aber die Art und Weise, wie wir arbeitet haben, hat nicht zusammengepasst und ich bin gerade dabei, mich davon zu erholen. Aber das heißt nicht, dass ich nicht angriffsfreudig bin oder dass ich nicht irgendwie zu meinen Idealen, zu meinen Ideen und zu den Projekten stehe. Ich mache aber im Moment auch noch so ein paar Sachen im Hintergrund in der Vorbereitung. Die jetzt zum Beispiel diese Umfrage, also dieser Wettbewerb, den ich mit René gemacht habe. Wir haben unglaublich viel analysiert und erstmal Material herangeschafft, weil es mir natürlich nicht darum geht, irgendwie meine kleine Bubble zu bedienen, sondern es geht darum, dass wir Wählerpotenzial überhaupt erstmal erkennen und uns überlegen, Wo können wir Leute noch erreichen? Also wie können wir unsere ehemaligen Stammwähler wie können wir da wieder Vertrauen gewinnen? Und wie können wir aus den Leuten, die uns mal gewählt haben, wieder potenzielle und auch feste Stammwähler schaffen? Und das gilt es natürlich irgendwo vorzubereiten. Das kannst du nicht irgendwie in einem Monat mal eben auf die Beine stellen. Ich glaube, ehrlich gesagt, nicht, dass Richtung funktioniert das hier nicht, Bauer Jupp. So funktioniert das hier nicht. So, erstens, wir sind jetzt 22 Uhr. Ich empfehle mal, die 12 Minuten Verspätung, die wir haben, hinten ranzuhängen. Dann habe ich eine bestenfalls Wortmeldung, dann habe ich eine Christoph-Wortmeldung und dann habe ich eine nicht angekündigte Wortmeldung von Bauer Jupp. Und in der Reihenfolge geht das. Ja, ich wollte nur ganz kurz anregen, es ist ja eine Sprechstunde, ob der Bundesvorstand sich mal darüber Gedanken gemacht hat, vielleicht Periskop anzubieten für Leute, die entsprechende Termine wahrnehmen. Also so, dass man tatsächlich ins Internet direkt einspielen kann. Ich glaube, das ist zurzeit sehr gefragt und würde ich mich freuen, wenn man auf so eine Idee kommt. Kann ich nur ganz klar mit Ja beantworten. Der Max, einer aus unserem Social Media Team, ist im Moment dabei, auch Snapchat und auch andere neuere Social Media Accounts aufzubauen. Und komm doch einfach nochmal auf mich zu. Ich gebe dir den Kontakt und dann gebe dir den Zugang. Das gilt im Übrigen für alle Themenbeauftragten, die auf irgendwelchen Veranstaltungen sind. Ich werde die auch nochmal extra ansprechen. Super, danke. Denn der Christoph. Ja, mir ist gerade noch so ein Gedanke gekommen, weil du ja selber das Presseteam angesprochen hast, dass du, wie du sagst, gesprengt hast. Und vorhin ja gesagt hast, dass du Kontakt zu Leuten suchst, die angepisst gegangen sind. Ich habe einfach die zwei Informationen mal zusammengefügt und es kam die Frage raus, ob du dir vorstellen könntest oder vielleicht schon aktiv geworden bist in die Richtung, von den Presseleuten, die jetzt gegangen sind aufgrund von möglicherweise Missverständnissen oder was auch immer, auf die mal zugehen, vielleicht mit einer Entschuldigung, wenn nötig oder wo nötig, und zu schauen, ob du den oder zumindest einen Teil davon nicht doch motivieren kannst, wieder in die Pressearbeit zurückzukehren, weil ich denke, nach einer katastrophalen Anlaufphase haben die doch ihr Zeug gelernt und haben zum Schluss sehr gute Arbeit gemacht. Und sie wären eine wirkliche, oder manche davon wären eine wirkliche Bereicherung. Also ich habe grundsätzlich mit allen vier Leuten, also so weder mit dem Olaf, mit dem Jürgen, mit dem Harry und auch mit dem Bim nicht irgendwelche persönlichen Dinge ausgefochten. Auch nicht in der Art der Zusammenarbeit, sondern wir hatten grundlegende Auffassungen, wie Pressearbeit und Social Media und der ganze Bereich funktionieren. Und das zog sich durch das ganze Team. Insofern war das einfach auch ein wichtiger Cut, den die sich gut überlegt haben. Und da gab es auch kein Nachtreten. Es gab irgendwie diesen Kompass-Artikel, den ich aber auch nicht ernst nehmen konnte, weil der die Hälfte weggelassen hat und Stefan Müller mich irgendwie 4 Stunden vor Veröffentlichung irgendwie beiläufig per Twitter DM gefragt hat, ob ich dazu was sagen will. Das ist meiner Meinung nach keine Grundlage für eine Zusammenarbeit. Nein, muss ich nicht. Ich muss mich nicht entschuldigen. Ich habe alle meine Beiträge, die ich in Zusammenarbeit mit dem Team gebracht habe, genauso fair und offen und gut begründet dargelegt, wie ich das immer tue. Die kannten mich, sie hatten auch schon auf dem BPT gesagt, dass sie überlegen, ob sie weitermachen sollen. Sie haben es dann noch gemacht, 3 Monate. Wir haben es versucht und es hat nicht geklappt. Und dann wäre es unfair jetzt, da eine Show abzuziehen oder zu sagen, ich hänge dem nach oder ich habe da irgendwas falsch gemacht. Ich habe das halt durch mein Verständnis oder meinen Willen, die Pressearbeit neu zu definieren, letztendlich gesprengt, weil die alle vier andere Auffassung waren. Die hatten feste Strukturen, die sie etabliert haben, die hatten feste Arbeitsweisen und sie sind mit meiner Art und meinen Vorstellungen da nicht zufrieden oder nicht konnten damit nichts anfangen und dann sich auch nicht darauf einlassen. Und das ist dann halt so. Das ist auch nicht kein Drama. Also ich meine, wir sind eine Partei, wir sind nicht irgendwie ein Spielverein oder irgendwie ein Fußballclub oder irgendwas auf Kreisebene, sondern wir sind eine bundesweit aktive und immer noch sehr gut aufgestellte Partei mit einigen Landtagsmandaten, mit festangestellten Personen, wo es um sehr viel Verantwortung geht und sehr viel Geld. Da ein langes Theater drum zu machen und irgendwie persönliche Dinge einzufließen, halte ich da für völlig fehl am Platz. Und das sehe ich auch einfach viel zu professionell. Ich werde ein neues Team aufbauen. Wir haben eine Ausschreibung rausgeschickt. Es wird einen bezahlten Pressesprecher geben, der auch den unterschiedlichen Ansprüchen genügen muss. Und dann wird dieses Team sich finden und das werden wir einarbeiten und verschiedenste Strategien und Überlegungen damit einbringen. Mir war wichtig, dass wir in der Pressearbeit schneller werden, dass wir effektiver werden, dass wir weniger Content bringen, aber dafür höher qualitativen Content bringen. Und mir war wichtig, dass zumindest ein Mindestmaß an Beteiligung gesichert ist. Dass also Leute, die ihren Wunsch nach Mitarbeit nicht irgendwie durch 5 verschiedene Instanzen gehen müssen und unterschiedlichste formale Bedingungen erfüllen müssen, um irgendwie mitzumachen. Und das ist kann man an ganz kleinen Dingen festmachen, aber das wird jetzt zu weit führen, da ins Detail zu gehen. Okay, dann war der Bauer Jupp mit ganz, ganz geringem Blutdruck jetzt. Ja, ich finde es immer schwierig, dann nach 5, 6 anderen Redebeiträgen, auch wenn es eigentlich richtig ist, muss ich ja zugeben, dann nochmal was zu einem Thema zu sagen, was dann eigentlich schon wieder vorbei ist, nämlich die Sache, warum er gewählt wurde. Ich glaube nicht, dass das Packi gewählt wurde wegen eine bestimmte, eine andere Richtung, die man jetzt wieder wollte, sondern vielmehr für etwas, was bei Seko nachgelassen hat, nämlich diese Bissigkeit. Da war früher, wie er gewählt wurde, sehr bissig, immer laut dabei. Er wurde sehr ruhig mit der letzten Zeit. Und zu ruhig für viele, auch für mich, muss ich auch sagen. Und dieses einfach nur dieses Laute, das haben sich viele wahrscheinlich von Packi da mehr sehr gewünscht. Gar nicht mal so eine andere Richtung, bin ich fest und überzeugt. Da möchte ich gerne drauf eingehen, Jupp. Weil wir auch in der Zeit, wo ich in NRW-Landesvorsitzender war, ja immer auch irgendwie, hab ich dir auch zugehört und ich bin ja auch nie böse gewesen, auch wenn du manchmal sehr harte Kritik hattest. Aber ich stehe nicht für eine Richtung, so wie Kira das gesagt hat. Natürlich bin ich persönlich linker als Sekor, aber ich habe auch in NRW immer den Ohr an der Basis, das Ohr an der Basis gehabt und gehört, wie die Basis tickt. Und das ist genau die Kunst von Politik, das zu übertragen und das zu interpretieren und daraus sein Handeln abzuleiten, weil ich nicht als Packi hier stehe und Politik mache, sondern ich stehe hier als Vertreter einer Partei und ich muss jederzeit eure Gedanken in irgendeiner Form zusammenfassen. Und ich kann das manchmal nicht aus dem Wahlprogramm. Das ist das, wo wir 3, 4 Jahre lang gefällt haben, weil Leute, Piraten, in diesen Positionen gesagt und behauptet haben, wir hätten dazu kein Programm. Wären die da hingegangen und hätten, wie ich gesagt, ich interpretiere das jetzt und ich nehme das, was ich aus der Basis empfunden habe, ja, ich rede da wirklich von Emotionen, von Gesprächen, Fühle ausstrecken, dann hätte das wesentlich besser funktioniert. Und ich glaube auch nicht, dass wir mit Liquid Feedback, mit BEO, mit der Programmarbeit, mit Themen statt Köpfe in der Form erfolgreich sein können. Ich glaube, dass unser Angriffspunkt wo ganz anders liegt, nämlich darin, die Leute darüber zu politisieren, dass sie das Gefühl bekommen, da sind Leute, die haben das Politiksystem 1.0 verstanden und machen dann erst 2.0. Und das ist unsere einzige Chance. Wir müssen Politik 1.0 verstehen, damit wir Politik 2.0 machen können und das weiterzuentwickeln. Das müssen wir aber erstmal in der Partei schaffen. Dann werden wir damit auch von mir aus auch international erfolgreich. Okay, war eigentlich schon fast ein gutes Schlusswort. Zunächst mal, ich persönlich habe eine ganze Menge erfahren. Es war eine wirkliche Bufo-Sprechstunde, wenn auch nur ein Bufo lange geredet hat und einer auf Anforderung gerne. Tut mir leid. Ja, aber ich hätte es wirklich geschätzt, wenn hier noch so ein paar andere eurer Kollegen anwesend gewesen wären, weil dann wäre das vielleicht noch interessanter geworden, sage ich mal ganz deutlich. Vielleicht kriegen wir das ja hin in der Zukunft. Insofern würde ich jetzt, wenn nichts großer Aufschrei kommt, so mal so langsam zum Ende schreiten. Das war die Bufo-Sprechstunde mit den Leuten, mit den Fragen. Und vielleicht ist es genau der Stil, den wir brauchen, um besser zu verstehen, was so vor uns liegt und wie man es besser machen kann in der Zukunft. Gibt es noch eine Wortmeldung? Da machen wir jetzt mal den Sack zu und sagen schöne Weihnachten. 2. Januar, glaube ich, wäre die nächste rein theatralisch, kalendarisch. Denkt euch mal ein schönes Thema aus, lieber Bufo, und dann können wir das ja auch wieder irgendwie sinnvoll organisieren. Ich kann von mir aus nur sagen, frohe Festtage und guten Rutsch ins neue Jahr, und das war's dann. Und dann würden wir auch die Aufnahmen jetzt beenden wollen. Werbeblock. Den nehmen wir natürlich noch rauf. Ja, geht alle auf piratenpartei.de. Auf der oberen Seite im Header steht Schick uns deine Ideen. Auf der rechten Seite steht Schick uns deine Ideen unter Aktionen, Themenwettbewerb zur Bundestagswahlkampagne. Schickt uns eure Ideen, damit wir auch mal einen anderen Blick bekommen von Leuten, die in der Piratenpartei sind, die Ideen haben, wie wir nach vorne kommen können. Das gehen Wahlkampfideen, Themen für die Bundestagswahl, Themen für die Kampagnen. Haut rein, ihr habt jetzt 3 Wochen Zeit, das müsste reichen. Danke, schöne Feiertage. In Abwandlung. Frohe Weihnachten euch allen. In Abwandlung die Partei mit den Ideen. Das wäre natürlich super. Ja, wirklich. Schönen Dank für die Weihnachtswünsche und ich wünsche euch auch was, ne? Intro- und Outro-Musik von Matthias Westler. East meets West unter Creative Commons.